Ich mach mich auf den Weg. Placebo auf den Ohren, ich fahre nicht zu dir. Mein Ziel ist das Baseballfield. Es knackt und knistert draußen wie drin. Es ist kalt, meine Füße frieren. Auf dem Weg zum Baseballfield, ich laufe durch den Schnee. Ich sehe dein Konterfei. Ich weiß, es ist nur Vorstellung, aber Soulmates never die. Deine Trösterin schreibt, für dich verändere ich die Welt. Ich würde es auch tun, gleich hier auf dem Baseballfeld. Und ich laufe durch den Schnee.